Kamerin, Freunde. Ich habe jetzt gesehen zwischen dem letzten und diesem Video, schau mal, was ich hier geschrieben habe. Repräsentieren, das ist ja gar kein deutsches Wort. Repräsentieren. Ach, wie froh bin ich, dass ihr liebevoll und nachsichtig seid und meine Fehler verzeiht. Wenn ihr euch schwer tut damit, ich habe ein Buch, das heißt Die Kraft zu vergeben. Da könnt ihr lernen, mir gut zu vergeben. Okay, machen wir jetzt weiter beim 9. Video schon über diese Lüge versus Wahrheit, Lüge kontra die Wahrheit. Und schau mal, was Jesus hier sagt. Lukas Kapitel 11, 17 bis 23. Lukas 11, 17 bis 23. Ist ein etwas längerer Bibelabschnitt, aber der lohnt es sich zu lesen, denn hier kommt eine große Wahrheit zutage, betreffs, was Reich Gottes wirklich bedeutet und betreffs den zwei Reichen, wie die zwei einfach gar nicht zusammenpassen. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt, ich treibe die Dämonen aus durch Beelzebub. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Starke Aussagen, die Jesus hier macht. Jesus spricht, dass es unmöglich ist, dass ein Reich, das nicht geeint ist, auch Bestand hat. Schau, was Jesus hier sagt. Er sagt, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und ein Haus, das gegen sich selbst ist, zerfällt. Und hier sehen wir, dass Jesus eben, er spricht von zwei Königreichen. Das macht er ganz klar. Er spricht vom Reich der Finsternis und vom Reich des Lichts. Er spricht davon aus, von Dämonen auszutreiben. Durch die Kraft Gottes. Das ist die Repräsentation des Reiches des Lichts. Und die haben ihm gesagt, dass er die Dämonen austreibt durch Beelzebub, durch den Höchsten der Dämonen. Und Jesus macht ihnen eine ganz eine einfache Aussage. Er sagt, wie kann ein Reich überhaupt bestehen, wenn das Reich selbst uneins ist? Das heißt, wenn der Höchste der Dämonen die eigenen Dämonen austreibt. Wie kann das noch Bestand haben? Eigentlich eine einfache Sache, das versteht doch ein kleines Kind, sollte es zumindest verstehen. Aber wenden wir jetzt mal das an auf dem Gebiet der Lüge und der Wahrheit. Stell dir vor, in dem Augenblick, wo du Lüge und Wahrheit in deinem Leben vermischt, kann das Reich nicht mehr bestehen. Jesus hat es so klipp und klar gesagt. Wie kann ein Reich bestehen, wenn es mit sich selbst uneins ist? Entweder Licht oder Finsternis, entweder Lüge oder Wahrheit, entweder Jesus oder der Teufel. Aber was haben so viele Christen getan? So viele Christen, die wollen Jesus als die Wahrheit und sind dann ein bisschen tolerant auch gegenüber manchen Lügen. Das dürfen wir nicht sein. Wir müssen eine unwahrscheinliche Intoleranz gegenüber der Lüge entwickeln. Und da, wo wir Dinge dargestellt haben, die nicht der Wahrheit entsprechen, müssen wir diese Dinge einfach bereinigen. Wir müssen sagen, um Himmels Willen, ich lebe da mit einem uneinigen Reich. Wisst ihr, ich habe gemerkt, nachdem ich mich sehr viel mit dem Herzen befasst habe, da habe ich gemerkt, wie viele Christen mit einem geteilten Herzen leben. Wie viele Christen, die erleben niemals das, was Jesus für sie am Kreuz getan hat. Wie viele Christen versuchen noch einen Schlüssel, noch eine Technik, noch ein prophetisches Wort, noch irgendetwas, damit endlich mein Leben besser wird, damit ich endlich alles, was ich erleben kann, was die anderen sagen, dass ich erleben kann in Jesus Christus. Und dann finden sie irgendwie das so schwierig und so kompliziert und ich mache Herzmeditationen rein und bei mir geht nichts, weil sie ein geteiltes Herz haben. Sie wollen das meditieren oder darüber meditieren, was Jesus Christus am Kreuz für sie alles bezahlt hat, Gleichzeitig halten sie aber noch an gewissen Lügen fest. Wie willst du die Wahrheit ergreifen, wenn du die Lüge nicht vorher loslässt? Das geht ja gar nicht, weil du lebst jetzt mit einem ungeteilten Herzen. Und da müssen wir einfach wirklich radikalst aufräumen. Entweder Lüge oder Wahrheit, entweder Licht oder Finsternis, entweder Reich Gottes oder das Reich des Satans. Denk daran, wenn du nächstes Mal an diese Dinge denkst, an Lüge denkst oder vielleicht mit Lüge kämpfst, wenn du nächstes Mal vielleicht konfrontiert bist, weil andere die Lügen sagen und die sie als Wahrheit dir verkaufen wollen, denk daran, zwei Väter, zwei Reiche, denk daran. Sag nicht einfach, naja, es ist halt nicht ganz so ernst zu nehmen. Denk daran, beide haben einen Vater, beide haben einen Reich. Der nächste Punkt, den ich hier machen möchte, ein wichtiger Punkt auch, werden wir schauen, ob ich jetzt besser rechtschreiben kann. Beide haben Nachfolger. Beide haben Nachfolger. Weißt du, das Reich der Finsternis hat ja auf dieser Welt keinen direkten Einfluss. Absoluten keinen Einfluss. Der Teufel kann nicht machen, was er will. Wenn der Teufel machen könnte, was er will, weißt du, so viele Leute haben Johannes 10, Vers 10 immer wieder zitiert, dass der Sohn des Menschen ist gekommen, um Leben und Leben im Überfluss zu bringen. Der Dieb, der kommt, um zu stehlen, würgen und umzubringen. Und dann haben die Leute gesagt, der Dieb ist der Teufel. Nur wenn du den Zusammenhang studierst, wenn du Johannes 10 studierst, oder wenn du nur in den Urtext hineingehst und schaust, was das Wort Dieb wirklich bedeutet, dann wirst du sehen, Johannes 10, Vers 10, der Dieb ist nicht der Teufel. Das ist er nicht, das kann er gar nicht sein. Schau dir den Urtext hinein oder lies einfach sorgfältig, ja, jetzt möchten alle wissen, was der Dieb wirklich ist. Such selbst heraus, studierst, der Heilige Geist will es dir offenbaren. Lies den ganzen Johannes 10 von Vers 1 durch, bis der ganze, das ganze Thema beendet ist und dann wirst du sehen, es kann gar nicht der Teufel sein. Nur du musst deine Brille ablegen, mit der du die Bibel bis jetzt gelesen hast. Du musst jede religiöse Brille ablegen und du musst ganz sagen, okay, ich lese das jetzt so, als ob ich es noch nie zuvor gelesen hätte. So lese ich das jetzt sorgfältig mal durch. Und dann wirst du sehen, dass es der Teufel gar nicht sein kann. Auf jeden Fall, viele Leute haben dem Teufel so viel zugeschrieben. Ah, der Teufel hat mein Auto kaputt gemacht, der Teufel hat das gemacht. Alles ist der Widerstand des Teufels. Teufel, Teufel, Teufel, Teufel, Teufel. Mein lieber Freund, wenn der Teufel auf direkte Art und Weise durch direkten Einfluss Ehen kaputt machen könnte, denkst du, es gäbe noch eine einzige Ehe auf dieser Welt, die gut ist? Logisch gäbe es keine. Denn was würde der Teufel lieber tun, als alle Familien auf dieser Erde zu zerstören? Das liebt er ja. Das macht ihm ja unwahrscheinlichen Spaß. Er ist ja ein Mörder von Anfang an. Er hasst ja. Und daher, der Teufel, der kann nicht einfach eine Familie zerstören. Hier denkst du, wenn der Teufel so einfach Autounfälle verursachen könnte, hier denkst du, es gäbe noch ein einziges sicheres Auto auf der Straße? Natürlich würde es kein einziges sicheres Auto auf der Straße geben. Er würde sofort in dem Augenblick, wo jemand einsteigt in das Auto, sicher gehen, dass da Unfälle werden, wo alles kaputt ist und alles zerstört ist. Logisch würde er das tun. Nur der Teufel hat absolut keine Herrschaft über irgendeinen Bereich dieser Welt. Er hat keine Herrschaft, außer die Menschen, die die Herrschaft über diese Erde haben, die geben ihm die Herrschaft. Mit anderen Worten, sie tun das, was er möchte, dass sie tun. Und wenn du mal daran denkst, beide haben einen Nachfolger. Die Lüge hat Nachfolger und die Wahrheit hat Nachfolger. Die Lüge, die hat den Ursprung im Teufel, die Wahrheit hat den Ursprung in Jesus. In dem Augenblick, wo du nämlich das wirklich ergreifst, in diesem Augenblick wirst du Folgendes ergreifen und Folgendes verstehen. Sobald du dich der Lüge öffnest, folgst, bist du Nachfolger geworden, sozusagen Jünger geworden. In dem Augenblick, wo dich der Lüge öffnest, bist du ein Jünger der Lüge geworden, ein Nachfolger der Lüge. In dem Augenblick, wo du dich der Wahrheit öffnest, oder in dem Maße, sollte ich vielleicht sagen, in dem Maße, wie du dich der Wahrheit hingibst, genau in diesem Maße bist du auch ein Jünger der Wahrheit. Weder Gott noch der Teufel haben die Kontrolle über diese Erde. Beide können auf dieser Erde nur durch ihre Nachfolge etwas tun. Wisst ihr, ich habe gesagt, als dieses Chaos in Brasilien ausbrach, in Brasilien hatten wir ein unwahrscheinliches Chaos mit den Wahlen, mit den letzten Wahlen. Und was da los war, war chaotisch. Also wirklich ein Aufstand, es war schlimm. War wirklich, wirklich schlimm. Und als ich mich dann positioniert habe und gesagt habe, schuld daran sind die Christen, nicht das politische System. Schuld daran ist nicht das politische System, schon gar nicht, weder die Linken noch die Rechten. Wir Christen sind schuld. Ich habe gesagt, in Brasilien sind ein Drittel evangelikale Christen, 70 Millionen evangelikale Christen, und die haben nichts verändert in dem Land. Die haben so gut wie nichts verändert in dem Land. Die Korruption blüht gleich, Lügen und Stehlen ist in der Tagesordnung. Es hat sich im Grunde genommen nichts geändert und wir schimpfen über die Regierung. Wir sagen, die Regierung ist schuld davon. Nein, absolut nicht. Was Christen in Zeit der Wahl hier in Brasilien Lügen verbreitet haben, geht auf keine Kuhhaut. Ich sage euch, das war für mich schockierend. Ein Christ, der ein ernstzunehmender Mann ist, der sagte sogar Folgendes. Reinhard, ich weiß schon, dass Gott gesagt hat, dass wir alle vergeben müssen, aber Lula, den Präsidenten, den hat er damit nicht eingeschlossen. Den kann man nicht vergeben. Und plötzlich, weißt du, mir wurde so bewusst, beide haben Nachfolger, die Lüge und die Wahrheit, der Teufel und Jesus. Und entweder folgen wir dem einen nach und den anderen müssen wir ablehnen, oder wir folgen dem anderen nach und wir lehnen den einen immer ab. Aber du kannst nicht ein bisschen da nachfolgen, ein bisschen da. So zickzack, weißt du, heute dem, heute dem, heute dem, heute dem. Jeden folge ich halt nach, wie es mir gerade halt passt, wie es mir halt gut tut. Und beide können nur durch ihre Nachfolge auf dieser Erde etwas bewirken. Gott kann auf dieser Erde nicht tun, was er will, außer er tut es durch seine Nachfolger. Die Wahrheit kann auf dieser Erde nur vorangetrieben werden durch die Nachfolge der Wahrheit, welcher Jesus Christus ist. Und genauso kann die Lüge auf dieser Erde auch nur vorangetrieben werden durch die Nachfolger der Lüge, wessen Vater ja der Teufel ist. Also wenn du mal verstehst, beide brauchen ihre Nachfolger. Die Lüge braucht den Nachfolger. Stell dir vor, wenn jeder Mensch, zu dem der Teufel Lügen einfach ins Herz einziehen will, wenn der Mensch einfach sagt, nein, danke, auf diese Lügen höre ich nicht. Mach mein Herz zu, kannst sagen, was du willst, interessiere ich mich. Dann hat der Teufel keinen Nachfolger, dann hat die Lüge keine Nachfolger. Die Lüge hat nur so viel Kraft auf dieser Erde, wie die Nachfolger der Lüge auch sie vorantreiben. Und die Wahrheit hat auch nur so viel Kraft auf dieser Erde, wie die Nachfolger der Wahrheit sie vorantreiben. Seht ihr jetzt, wie wichtig wir Menschen sind? Wir Menschen, wir Christen haben es in der Hand, die Wahrheit zu etablieren. Die Lüge ist, dass du krank bist. Die Wahrheit ist, dass du in den Striemen Jesus geheilt bist. Wo sind die Menschen, die die Wahrheit vorantreiben? Ah ja, er hat meine Krankheiten getragen, aber, siehst du, wir wissen oft nicht mal, wem wir nachfolgen. Wir sagen oft die Wahrheit, aber, ja, ich weiß, er ist mein Versorger, aber, die Umstände, ich weiß das und das, aber, in dem Augenblick leben wir diesen Zickzackkurs, in diesem Augenblick, wo wir das tun, ich glaube, die Wahrheit, die Lüge, die Wahrheit, die Lüge, die Wahrheit, die Lüge, die Wahrheit, die Lüge, die Wahrheit, die Lüge. Und dann wundern wir uns, wenn in Wirklichkeit nie wir zum Ziel ankommen. Nur die Tatsache ist, wir können nicht zickzack leben. Wir müssen so leben. Einen geraden Weg gehen. Das ist der Weg der Wahrheit. Und dieser Weg, der führt uns in die richtige Richtung. Und auf diesem Weg ist kein Platz für die Lüge. Auch nicht für einen Ansatz der Lüge. Ist hier kein Platz. Wem folgen wir? Der Lüge oder der Wahrheit? Du kannst nicht beiden folgen. Das geht nicht. Nächstes Mal muss ich noch ein bisschen über dieses Thema weiterreden. Danke, wir sehen uns schon sehr bald. Ah, es war die Zeit des Herrn, dass er geht. Oder ah, der Wille des Herrn sollte geschehen. Mein lieber Freund, wenn der Wille des Herrn geschieht, ist jeder Mensch heil. Da gibt es keinen anderen Willen Gottes. Und was tun wir? Wir vermischen so oft die Wahrheit mit der Lüge ohne.